Wien 2, Heinestraße 42. Ehemaliges Café Teggethoff von Sigmund und Camilla Zeisel. In der Heinestraße 42 betrieb Sigmund Zeisel das Café Teggethoff, ein Lokal in bester Lage, nahe dem Praterstern und dem Nordbahnhof. Er hatte es 1897 von seinem Vater Emanuel Zeisel erworben und führte es gemeinsam mit seiner Frau Camilla. Da sie beide im Café arbeiteten, war es auch der Lebensmittelpunkt ihrer Kinder. Die Familie war musikalisch, Vater Sigmund war Mitglied im Wiener Kaufmännischen Gesangsverein. Auch die Söhne Wilhelm und Egon sangen und Erich, geboren 1905, spielte Klavier und komponierte von frühester Jugend an und studierte an der Wiener Musikakademie. Nach dem Anschluss wurde Sigmund Zeisel gezwungen, das Kaffeehaus an den Ariseur Julius Christenheit zu verkaufen. Die Söhne flüchteten nach dem Novemberpogrom 1938 nach Paris. Erich und seine Frau zogen 1939 weiter nach den USA, wo Zeisel zuerst in New York und dann in Hollywood als Komponist tätig wurde. Die Korrespondenz mit dem Vater gab ihm Halt, solange sie dauerte. 1940 erreichte ihn die Nachricht vom Tod der Mutter. Malvine Feitler, die Schwester der Mutter, nahm sich der Familienangelegenheiten an und Sigmund Zeisel heiratete sie. Die Briefe an den Sohn berichten vom täglichen Kampf ums Überleben, von Schikanen und der Hoffnung, endlich ausreisen zu können. 1941 schrieb Sigmund Zeisel an den Sohn: »Endlich haben vom Konsulat die Mitteilung erhalten, dass bei uns alles in Ordnung ist und nur mich um die Ausreise kümmern muss. Nun fahre ich doch nicht allein, da ich doch die Malvine geheiratet habe und bin glücklich, so eine Lösung gefunden zu haben, damit ich nicht allein in der Welt bleibe, trotzdem ihr, meine Kinder, so sehr brav seid und mich auch in den letzten Jahren meines Lebens betreuen werdet.« Doch es kam nicht dazu. Mit dem Kriegseintritt der USA wurde das Visum ungültig. Am 14. Juli 1942 wurde Sigmund Zeisel, Kaffeehausbetreiber und Kaufmann in Wien, gemeinsam mit seiner zweiten Frau Malvine Zeisel von Wien nach Theresienstadt deportiert. Am 21. September 1942 wurden sie in das Vernichtungslager Treblinka transportiert. Von der Ermordung seines Vaters und seiner Stiefmutter erfuhr Erich Zeisel erst nach Kriegsende. Doch war ihm schon früher klar geworden, dass er sie nicht mehr sehen würde. 1944 schuf er mit dem Requiem Ebraico ein Werk zum Gedenken an die unzähligen Opfer des Holocaust. Erich Zeisels Herzenswunsch, nach dem Krieg wieder nach Wien zurückzukehren, ging nicht in Erfüllung. Das einstige Kaffeehauskind der Leopoldstadt erlag 1959 im Alter von nur 53 Jahren im amerikanischen Exil einem Herzinfarkt. Sie können das Requiem Ebraico hören, wenn Sie das Player-Symbol auf der Seite anklicken.